hier sind wir jetzt wieder auf Sendung bei Radio Franka. Und die Franka liegt auf ihrer Couch und unter der Decke und hat den Stöpsel im Ohr, mit dem sie hören kann. Ich sitze hier in Berlin, leider kann sie nicht auf meinen Schoß setzen, aber das ist ein bisschen doof. Trotzdem können wir hier lesen. Und zwar lesen wir jetzt Der kleine Drache Kokosnuss und der geheimnisvolle Tempel. So, das Ganze beginnt mit Kapitel 1, das heißt Trödelknödel ist aufgeregt. An einem Sonntagvormittag sitzen der kleine Feuerdrache Kokosnuss, das Stachelschwein Mathilda und der Fressdrachenjunge Oskar an der Steinbrücke über den Fluss Mo, dort wo der Mo in die Drachenbucht fließt. »Heute muss ich mit meinem Papa Bohnen pflücken gehen«, brummt Kokosnuss. »Dazu habe ich überhaupt keine Lust.« »Ich liebe Bohnen«, sagt Oskar. »Hätte mich auch gewundert, wenn nicht«, sagt Mathilda. In diesem Moment kommt ein großer, grüner Rüsseldrach um die Ecke gerannt. Sein Bauch hüpft auf und ab und sein Rüssel schwingt hin und her. Noch ehe Kokosnuss Oskar und Mathilda grüßen können, ist er auch schon über die Brücke gezischt und auf der anderen Seite wieder verschwunden. »War das nicht Trödelknödel?«, fragt Mathilda. Oskar staunt. »So schnell habe ich den ja noch nie rennen sehen.« »Ich wusste gar nicht«, sagt Kokosnuss, »dass Knödel überhaupt rennen kann. Normalerweise liegt er doch den ganzen Tag in der Sonne.« »Wenn er es so eilig hat«, sagt Mathilda, »warum fliegt er dann nicht?« »Fliegen ist ihm bestimmt zu anstrengend«, sagt Kokosnuss. Die Freunde blicken wieder auf den langsam dahinfließenden Fluss. Da ertönt eine Glocke. Kokosnuss stutzt. »Die Ratsglocke«, sagt er. »Cornelius Cactus ruft den Rat der Drachen zusammen.« »Seltsam, eigentlich treffen die sich doch nur freitags.« »Ist doch logisch«, sagt Mathilda. »Trödelknödel hat eine wichtige Nachricht für den Drachenrat. Deshalb ist er so gerannt.« Kaum hat Mathilda die Worte ausgesprochen, stürmt Kokosnuss davon. Er muss unbedingt wissen, was Knödel dem Drachenrat mitteilen will. »Kokosnuss«, rufen Mathilda und Oskar, »warte auf uns.« In der Nähe der Schulhöhle verstecken sich die drei hinter einem Busch. Zwischen den Zweigen hindurch erkennen sie Trödelknödel und den Lehrer Cornelius Cactus. »Sie warten auf die Mitglieder des Drachenrates«, flüstert Kokosnuss. Heimlich steigen die drei durch das Fenster in den Klassenraum und klettern in den Schrank. »Von hier aus können wir alles gut hören«, flüstert Kokosnuss, »und wir können sogar das Schlüsselloch gucken.« Bald betreten Cornelius, Trödelknödel und die Mitglieder des Rates den Klassenraum. Die Fluglehrerin Proselinde, der Medizindrache Marcus Medicus, Oma Aurelia und Opa Jürgen. Cornelius begrüßt die Runde. »Liebe Mitglieder des Drachenrates, unser geschätzter Freund Trödelknödel hat eine wichtige Nachricht für uns. Knödel, du hast das Wort.« Trödelknödel holt tief Luft und beginnt. »Also Leute, es ist so. Gestern habe ich dieses uralte Schriftstück gefunden. Der Rüsseldrache schwingt ein Papyrusblatt in der Luft. Es sind ausgestorbene Schriftzeichen eines ausgestorbenen Volkes, aber ich habe den Text entziffert. Ihr wisst ja, ich kenne mich mit alten Schriften aus.« »Und, was ist nun damit?«, fragt Oma Aurelia ungeduldig. »Heute ist Sonntag, Ruhetag, meine Sonnenliege wartet.« »Es ist wichtig«, sagt Trödelknödel eindringlich. »Da steht nämlich drauf, dass am nächsten Freitag die Welt untergeht.« Im Klassenraum ist es plötzlich still. Die Drachen blicken einander an. Kokosnuss, Mathilda und Oskar halten in ihrem Schrank versteckt den Atem an. »Haben Sie richtig gehört?« »Das ist doch Blödsinn«, flüstert Mathilda. »Die Welt«, sagt Oskar, »kann überhaupt nicht untergehen. Die kann höchstens explodieren oder so.« »Hm, ein alter Papyrus«, murmelt Kokosnuss nachdenklich. »Da hören Sie Opa Jürgen. Wie jetzt, die Welt geht unter. Die ganze?« »Ja«, sagt Knödel, »die ganze Welt plus die Dracheninsel?«, fragt Marcus Medicus. »Natürlich plus die Dracheninsel«, sagt Proselinde, »die gehört doch zur Welt.« Die Drachen schütteln die Köpfe. »Bist du sicher?«, fragt Cornelius. 100 Pro, steht doch hier.« Die Drachen blicken ratlos in die Runde. »Am Freitag?«, fragt Opa Jürgen. Genau, antwortet Knödel. Das finde ich ziemlich kurzfristig, sagt Opa. Da kann man ja gar nicht viel machen. Was willst du denn machen? Fragt Oma Aurelia. Murmelt Opa Jürgen. Wir könnten ein großes Floß bauen für alle Bewohner der Dracheninsel, so einer Art Arche. Und dann? Fragt Proselinde. Dann fahren wir über das Meer und der Weltuntergang schaut dumm aus der Wäsche. Bei einem Weltuntergang, sagt Cornelius, geht das Meer aber auch unter. Stimmt, brummt Opa Jürgen. Nun, sagt Cornelius, wir sollten diese Nachricht erst einmal für uns behalten, sonst könnte es zu einer Panik kommen. Allerdings, flüstert Mathilda in ihrem Versteck, wenn das mit dem Weltuntergang stimmt, flüstert Oskar, dann sind wir aber ganz schön in den Po gekniffen. Was sind wir? Fragt Mathilda. In den Po gekniffen. Das sagen wir Fressdrachen so, wenn man ein richtiges Problem an der Backe hat. Aber vielleicht, sagt Kokosnuss, haben sich die Leute, die das auf das Papyrus geschrieben haben, ja auch geirrt. Da hören sie, wie Cornelius Cactus verkündet, am besten wir machen einen Plan. Der große Stacheldrache geht zur Tafel. An der Tafel liegt keine Kreide mehr, sagt Proselinde. Guck mal im Schrank, da müsste noch welche liegen. Oh nein, flüstert Mathilda, jetzt entdecken die uns. Das war das Ende des ersten Kapitels.